deine Lust am Frag nicht, wie bitte? Du hast das alles längst im Und jetzt kommt die Visite, jetzt ist das Leben deine Lust am Frag nicht, wie bitte? Du hast das alles längst im Lala. Mit der Gewalt, die mir entgegen kam, schickt die zurück, Zahn um Zahn. Es ist direkt, wir müssen alle gerade stehen. Wir haben Feuer, es muss logisch sein. Jetzt nimmt das Leben seinen Lauf und fragt nicht, wie bitte? Du hast das alles längst gelebt. Und jetzt kommt die Visite, jetzt nimmt das Leben seinen Lauf und fragt nicht, wie bitte?